ist das Glück. Wo kann es sein? Hinter welchem Gesicht? In wessen Schoß? Und warum fliegt es so schnell wieder los? Es aus. Warum wirst du feig? Verlierst dein Gesicht.